Am 25. März veröffentlichte der Sprecher der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner eine Stellungnahme mit dem Titel »Die Kerzen vom Platz sollen nun zur Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. Oktober führen«. Der Sprecher betonte, man habe die Macht der südkoreanischen Bevölkerung mit Kerzen in den Händen erlebt, die Park Geun-hye des Präsidentenamtes enthoben habe. Dabei habe man sich davon fest überzeugt, dass die selbstständige Wiedervereinigung Koreas und die Demokratisierung der südkoreanischen Gesellschaft möglich seien, wenn die patriotisch gesinnten Koreaner im In- und Ausland ihre Kräfte vereinigen.